Ja, Leute, schönen guten Tag zu FSN Extreme, Teil oder Demo Teil 2. Und heute haben wir uns hier an einer ganz speziellen Stelle eingefunden, denn heute ist Gegendemo, es ist AfD in Weiden. Und da ich ja Schiss habe vor sämtlichen politischen Gegnern, habe ich mir gedacht, okay, wo kann man sich rantasten am besten? Dann bietet sich natürlich dieser erbärmliche Hafen natürlich ideal an. Und ich habe mir natürlich auch selber eine Challenge gesetzt, denn ich habe auch einen Zettel dabei. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar ist das Ziel heute, dass ich so viele Bullshit-Aussagen mit Gegendemonstranten oder im Video droppe. Also wenn ich es im Gespräch mit einem von denen hinkriege, gibt es doppelte Punktzahl. Aber ich habe hier ganz viel Zeug dabei, nämlich Pressefreiheit ist ein hohes Gut, Meinungsfreiheit steht im Grundgesetz, weltoffen und bunt, Migration gab es schon immer und so weiter und so fort. Und von dem her, da werden wir heute hoffentlich viel Spaß haben. Und jetzt schauen wir mal, wer da so alles kommt. Wir können ja gleich mal hier die ersten Jungs hier gleich mal abfragen. Entschuldigung, gehen Sie auf die Kundgebung? Nein. Zu die Kundgebung gehen. Warum gehen Sie denn dahin? Sie wollen die AfD stimulieren, oder? Bitte? Wollen Sie die AfD vertreten, oder? Nein, ich vertrete erstmal die Presse. Okay. Aber Sie gehen nicht da rein. Okay, warum demonstrieren Sie die AfD? Weil wir die AfD verachten. Und warum? Ah, sind Nazis, alles klar. Also, jetzt wissen wir wieder was gelernt. AfD sind Nazis, easy. Ja, also ihr seht, hier ist lustiges Lied, das hinten gegen rechts. Ich muss leider sagen, da ist sogar Rechtsrock deutlich effektiver und deutlich cooler. Und von dem her, ja, was sollen wir machen? Weil jetzt wenn wir hier, jetzt kriegen wir Besuch wahrscheinlich, schauen wir mal. Oh, okay, vielleicht auch nicht. Wir werden jetzt mal versuchen, mit den Jungs auf Tuchfühlung zu gehen. Ihr wisst ja, und jetzt mache ich gleich mal meinen ersten Punkt, Demokratie ist Wettbewerb der Meinungen. Ja, endlich mal wieder in der Antifa-Demo, ist schon lange her, aber gut, Antifa muss ich hier leider in großen Anführungsstrichen ersetzen. Halt draufhalten, ganz wichtig. Ja, aber hier ist Presse. Wollen Sie die Pressefreiheit einschränken? Ist schon der Punkt, ja, ein Dialog, doppelter Punkt. Presse? Aber Demokratie lebt doch von der Vielfalt der Meinungen. Bitte? Da verstehen wir einiges. Das ist eine Quote. Das bringt Worte. Warte, ich schau mal, was ich hier noch sagen kann. Warte mal. Ja, deutsche Polizisten geht nicht. Das ist natürlich schade, dass hier die Pressefreiheit hier unterdrückt wird. Wir müssen mal hier hinfilmen. Wir werden mal quasi, soll blockiert werden. Problem, Frau ist zu klein. Da kannst sogar du nur drüber filmen. Was haben wir noch? Ich lese ja, Pressefreiheit ist ja ein hohes Gut. Muss man ja sagen. Wir können ja mal hinten rumgehen. Pressefreiheit habt ihr auch viel Ahnung. Ja, ja. Man hat viel Ahnung, ja. Warum sollte man denn aber keine Ahnung haben? Warum habt ihr das mit meinem Lied zu mir? Wo liegt das denn? Er sagt eine, bitte eine Lüge zu mir. Da habe ich jetzt eng, film mal in mit hier, die Kameraden. Das ist halt nicht Lüge, aber ich weiß nicht, warum. Ich habe nicht gesagt, dass du liegst, ich habe gesagt, dass solche Leute liegen. Ja, aber wo liege ich? Wir reden über mich selber. Warum? Deutsche Stimme. Selber Zeitung. Mehr oder weniger Online-Leser. Schröder. Aha, alles klar. Hast du mich gerade nicht erkannt? Wir haben den Patrick Schröder zu Besuch. Der hat Angst vor uns. Ich habe Angst vor euch, ja klar. Aber müssen wir ja nicht, weil Demokratie lebt ja von der Vielfalt der Meinungen. Was hast du mit Demokratie zu tun? Was soll ich damit nichts zu tun haben? Ey, wo denn? Die nette Frau da will. Wo bin ich der Demokratie feindlich? Ich bin nicht bei der Alpi. Mobs, ich finde auch das nicht, aber ich bin ja nicht dabei. So, hier werden schon die ersten Grüße gezeigt. Das erinnert mich an finstere Zeiten. Genau. Ganz schlimm. Den kennst du doch, den Bus. Nee, da war ich nicht dabei. Nein, ich war einmal, aber da wollte ich es auch nicht mehr. Doch, da bin ich immer noch, aber. Ach, oh, ne Mann. Ja, mein Leonard ist für dich bekannt. Der ist runtergefallen. Ich weiß, wie Mause zu gehen. Ja. Wir weisen mit einem Platz zu gehen, da aus die Represse auch immer können. Zu ihrem eigenen Schutz. Kein Problem. Wo sollen wir denn hingehen? Wir gehen darüber. Darüber? Sie kriegen von uns zweimal abgestellt. Ja. Wir können von da aus. Gut, naja, gut, das werden wir dann nicht allzu lang machen. Genau, halt mal drauf, weil. Mir geht es ja darum, ich werde mit denen reden. Mein Hof ist ja jetzt schon platziert. Ganz wichtig, dass der Mann mit der Cap, der bringt Quote, weil der hat immer so coole Sprüche. Also wir sind jetzt von der Polizei darauf hingewiesen worden, zum eigenen Schutz, dass wir uns quasi hier aufhalten sollen. Gut, ob da so viel Gefahr von den Kollegen hier ausgeht, sei mal dahingestellt. Aber natürlich werden wir dem nachkommen. Wir haben ja alles Wichtige schon gesehen. Es ist genauso erbärmlich wie sonst auch immer. Und von dem her, da gibt es ja nichts Neues. Halt, kommt der Fahnenträger. Ich bin gespannt. Guten Tag. Coole Fahne, von welcher Partei ist die? Keine Ahnung. Achso, okay. Ja, ist ja easy. Passt ja. Genau. Also ihr seht, hier soll die Pressefreiheit eingeschränkt werden. Ja, die gleichen Scheiß, die sie sonst labern, wenn sie vom Querdenken heimgehen müssen, machen sie jetzt selber. Aber man kennt ja diese Doppelmoral. Es ist halt alles wie immer das Lichtmeer-Sommerfeld-Gesetz. Alles, was sie selber behaupten, wird dann in zehnfacher Art und Weise, trifft mehr auf sie zu als auf uns. Aber so sind sie halt. Ansonsten, ja, coole Kundgebung, sag ich mal. Wir haben richtig viel Spaß. Und ich schau mal, ob ich noch irgendwas droppen kann. Weltoffen und bunt. Zwar nicht ganz weltoffen, bei uns will man ja leider Gottes nicht haben. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist wohl so. Mal schauen. Vielleicht können wir ja noch auf ein bisschen Toleranz im Laufe des Abends hoffen. Mal sehen. Irgendwann bist du drauf? Wir möchten nicht mit uns sprechen, oder? Jetzt sagt das auch nicht mehr, gerade hat er es noch gesagt, aber es ist so, Demokratie lebt doch vom Dialog. Warum denn nicht? Warum wollen Sie nicht mit uns reden? Haben Sie da irgendein Argument, warum Sie nicht mit uns reden wollen? Ich bin doch gesprächsbereit. Sie haben die Frage gestellt, ob ich ein solches Frankfurter Lustigkeit. Ja, alles klar. Gut, aber das kennt man sonst von rechten Demonstranten so ungefähr, dass man, dass quasi hier der Maulkorb verteilt wird und sich keiner äußern darf. Also ähnlich geht es hier auch weiter. Nein, aber von uns geht nicht. Und deswegen bitte überfinden Sie hier. Weil Sie, also auf der anderen Seite kommen Sie, dass Sie das Job verweisen. Hat er recht, ja. Aber du kannst da hinten Platz nehmen, hinterm Absperrband. Da bist du ja nicht so weit weg. Bitte? Weiß ich nicht, die wollen sich halt informieren. Über eure coolen Inhalte. Aber der hat ihren Presseausweis, du? Der gehört zu mir. Hat ihren Presseausweis? Ja, dann soll er da hinter die Absperrung gehen. Ja, da haben wir so eine Seite, da kann ich nicht so verweisen. Das ist mein Recht. Also, Monsieur, bitte hinter die Absperrung. Und der Presseausweis besitzen konnten, ja, die Abführung da. Echt jetzt an? Nee, er hat schon recht, du brauchst einen eigenen Presseausweis, von dem her keinen. Genau. Wenn es zum Interview bereit, Herr Zandt. Ach, Demos sind so toll, das mache ich aber jetzt öfter, es macht so viel Spaß hier. Also ihr habt jetzt gesehen, die Rednerin hat gesagt, sie will hier gegen den Hass angehen. Da denke ich mal, sollte man vor der eigenen Haustüre vielleicht anfangen. Unser Bündnis wurde wiederholt vorgeworfen, dass es sich für Demokratinnen nicht gehören würde, den Dialog mit anderen aufzunehmen. So, der nette Mensch mit Fuck AfD, ziemlich cooles Shirt, habe ich auch so ähnliche. Der versucht jetzt bei der Polizei nachzufragen, warum ich denn hier sein darf. Das ist Pressefreiheit von linksliberaler Seite. Aber naja, ist ja auch nichts Neues. Ich versuche meine Energie für positive Kirche zu verwenden, aber bei der AfD sehe ich nur Hass, Überheblichkeit und Unmenschlichkeit und vor allem auch keine Bereitschaft für einen respektvollen, ehrlichen, vor allem keinen ehrlichen Dialog. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber die Rednerin hat gerade gesagt, hier die AfD ist nicht zu einem respektvollen und ehrlichen Dialog bereit. Ich weiß nicht, was ihr gerade gesehen habt, ob das ein respektvoller, ehrlicher Dialog von der Gegenseite war. Ja, man weiß nicht genau. Also ihr seht jetzt hier, wir sind quasi eingekesselt von der Polizei, gekesselt in Anführungsstrichen, aber... So sieht Pressefreiheit auf linksliberaler Seite aus, denn es besteht Gefahr für mich. Oh mein Gott. Ich bin quasi hier FSN in Gefahr, FSN Extreme. Es ist quasi eine Combo-Aktion. Und deshalb hat man mich jetzt hier in den hinteren Bereich da verfrachtet. Aber ist an sich kein Problem, weil wir sehen ja trotzdem die ganzen Louis, wie sie hier ein bisschen rumblöken. Aber immerhin kommen sie nicht mehr her, das ist ein bisschen schade. Ich wollte ja ein bisschen mit denen quatschen. Aber der Dialog wird da nicht gesucht. Genau, Alerta, Alerta und siamo tutti quattro stazioni. Ne, jetzt hier ganz wichtig, nächster Versuch wird gestartet. Wie kann man uns hier wegbekommen? Ah, oh, skandalös. Ah, oh, es hat aber nicht geklappt. Scheiße, Mann. Nix wie weg. Wieder zurück. Also ihr seht, der Top-Redner, da sitzt jeder Satz. Das ist ein eiskalter Profi. Aber das hat man schon gesehen am Shirt. Super. AfD, die am Anfang eigentlich eine wirtschaftsliberale Partei war. Man Lucke hat die Partei geöffnet für Rechte und hat sich wohl mehr Erfolg versprochen. Und wurde dann selber rausgekickt. Und, ja, das kann ihm ja nicht passieren, weil er ist dafür viel zu schwer zum Kicken. Ich weiß nicht, mir auffällt, aber die AfD und die FDP stimmen ziemlich oft gemeinsam. Und ich frage mich, coole Story, zwei Parteien stimmen gemeinsam ab, ist gleich alles Nazis. Okay, jawohl. Echt, ich bin eigentlich da stationär stehen geblieben. Was ist die da hinten? Das war doch immer hier. Gut, dann gehen wir zurück. Ansonsten hier, wenn ihr mal guckt, hier die Ordnerbinde, die habe ich auch schon mal professioneller gesehen. Das ist alles selbst geschrieben und ich habe die schön im Internet bestellt damals für die Kundgebungen. Weil die haben zu mir damals gesagt, hier Ordnerbinde muss eine offizielle sein, schön mit Aufdruck. Und er hat natürlich als echter Antifa-Junge, hat er hier beim True Rebel Store eingekauft. Leck mich am Arsch, Junge, da muss Geld da sein. Also ihr seht hier durch die Bank weg Spitzenkräfte. Muss man sagen. Durch die Bank weg, also wirklich das Beste, was diese Gesellschaft je hervorgebracht hat. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielleicht sehen wir die mal an anderer Stelle auch noch, aber ja. Also ich sag mal, der Angstfaktor bei mir ist jetzt hier relativ gering. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause, ob das überquillt zu euch, ob ihr sagt, oh nein, mit denen legen wir uns lieber nicht an, oder ob ihr sagt, ja, Mittel. Genau, also jetzt hat man halt dazu aufgerufen, dass man sich nach vorne stellt, damit man die Leute schön anpöbeln kann. Ihr wisst ja, kein Dialog. Komisches Demokratieverständnis, aber... Abstand halten. Abstand ist wichtig, bitte. Ganz wichtig, Abstand natürlich. Aber natürlich nicht zum politischen Gegner, weil den muss man jetzt ein bisschen anpöbeln. Das ist wichtig, damit der weiß... Die Jungs sind super und die sind bereit. Entschuldigung, sorry. Ich hab gerade mit der Polizei Gespräch. Wir sollten bitte wieder zurückkommen, weil es ist nicht möglich, einen Abstand zu halten. Das ist natürlich richtig. Bei Zehntausenden Teilnehmern ist es natürlich, wenn sich das da vorne alles ballt, ist natürlich eine schwierige Nummer. Wir haben 10 Personen vorne. 10 Personen bleiben vorne. 10 und 10. Genau, die pöbeln können, sollten vielleicht nach vorne gehen. Die am lautesten schreien können, das wäre eine runde Sache. Ihr wisst ja, kein Dialog mit Nazis, ganz wichtig. Weil in dem Dialog sieht man meistens relativ alt aus. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, Leute, FSN Extreme, Demo 2, neigt sich dem Ende. Ich sag mal, zum Warmwerden war das ganz nett. Wir nächstes Mal machen wir Leipzig oder so, werden wir hochsteigern. Aber ich bin auf meine eigenen Punkte gespannt, wie viele von den Bullshit-Sätzen ich droppen konnte. Ihr seht auch, wir haben ja nicht die Mega-Technik am Start. Wenn ihr möchtet, dass sich das zukünftig besser anhört und besser aussieht, schreibt uns an info@therevolution.de, da bekommt ihr Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Gleiches gilt natürlich für Patreon. Das war heute, wie gesagt, jetzt hier nicht am Waren, aber ich denke, es war ganz nett. Und ich sehe sie erst am Schluss wieder, die Aufnahmen waren. Ansonsten, wie immer, Ohren steif halten, bis demnächst und man sieht sich.